Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Nuoviso Talk. Wir sind am dritten Teil unserer Kindheitstrilogie angekommen. Mein Gast ist Michael Hüter, der bekannte Kindheitsforscher und Historiker und Buchautor. Hallo Michael, schön, dass du wieder mit dabei bist. Hallo Julia. Und schön, dass ihr wieder mit dabei seid, die ihr bis hierher mitgekommen seid oder vielleicht habt ihr auch gerade eingeschaltet. Wir haben eine Trilogie über Kindheit gemacht und sind jetzt noch dabei. Wir haben gesprochen über Trennungskinder, wir haben gesprochen über das Wunder der Geburt und was in unserer Moderne daraus gemacht wurde. Heute soll es um Bildung gehen, von der Kindheit bis zum Abitur. Ob das westliche Bildungssystem wirklich das Beste aus unseren Kindern herausholt oder ob dort einiges grundsätzlich verändert werden müsste. Lieber Michael, wie ist dir dabei, wenn du an unsere Kindergärten und Schulen denkst? Also im Moment besonders, also ist mir wenig wohl zumute. Okay, das ist vollkommener Ausnahmezustand, ja. Ja, ist es wirklich ein Ausnahmezustand? Das wird sich noch rausstellen, ja. Steigen wir doch vielleicht, nutzen wir doch mal gleich, wenn wir von unserem Schulsystem sprechen in Europa, die gegenwärtige Situation, unter der so viele Kinder und vor allem Eltern, zunehmend ja Eltern auch leiden. Ja, die ganzen Corona-Maßnahmen, die dort, sage ich ja mal ungerechtfertigterweise, in einer Wucht und einer Konsequenz durchgezogen werden auf Befehl von oben nach unten, ja, jenseits jeglicher evidenzbasierter Wissenschaft. Es wird einfach verlangt und die Lehrer machen und führen es aus. Ja. Und ich sage jetzt einmal, und das ist eigentlich, die Schule kehrt im Moment genau dahin wieder zurück, was über die Jahrhunderte immer war. Nämlich eigentlich ein Erziehungsort und kein Bildungsort. Das ist ein großer Mythos des Westens, der immer wieder neu erzählt wird, die Schule sei, in der Schule würden wir fürs Leben lernen und die Schule sei da, um den Menschen zu bilden. Aber wenn man sich, es gibt ja in meinem Buch Kindheit 6.7 ein sehr ausführliches Kapitel zur Geschichte der Schule. Ja, weil ich glaube, dass es wieder mal ganz gerade jetzt in der Situation den Eltern und vor allem der nachkommenden Generation wieder mal klar zu machen, wie das alles entstanden ist. Wir tun ja so, als wäre es ein Naturgesetz oder ein das wichtigste Kulturgut. Ja, Lesen und Schreiben sind mit Sicherheit Kulturgüter, die enorm wichtig sind. Aber dazu brauche ich ja mal ganz grundsätzlich die Schule nicht zum Erwerb dieser Kulturgüter und diese kulturellen Hochleistungen wie die Erfindung der Schrift, Mathematik etc., die sind ja alle lange vor der Massenbeschulung passiert. Ich will mir jetzt nur mal kurz sagen, also per se hat Schule mit Bildung gar nichts zu tun. Ja? Und ich mache den Versuch doch jetzt ganz kurz nur schnell so eine Art Geschichte, du gut, die letzten 400 Jahre in 3 Minuten. Ja, okay. Wie ist das eigentlich entstanden? Unser heutiges Schulsystem, unser westliches, verdanken wir letztendlich der katholischen Kirche. Die katholische Kirche begann im 15. und 16. Jahrhundert eigentlich aufgrund des immer größeren des höheren Bedarfs an Priestern sogenannte Kollegs zu bilden. Ursprünglich war die Schule der Ort zur Priesterausbildung. Ne? Die Kollegs 10 bis 18 Jahre, das ist die Kernzelle unseres westlichen Schulsystems. Und das wurde halt dann erweitert und kam, da ja die katholische Kirche hatte ja auch die weltliche Macht über Jahrhunderte in Europa und schon auch einen gewissen, sage ich es jetzt einmal, Bildungsanspruch. Ne? Und das Feiern der Messe, die Liturgie und das alles bedurfte ja doch durchaus hoher Kenntnis in den verschiedensten Bereichen. Und so wurde die Schule halt dann auch erweitert mit immer mehr Fächern auch. Ja, Arithmetik, Rhetorik etc. Nur, worum ging es letztendlich sehr bald? Es ging vor allem darum, die herrschende Ideologie möglichst wirkungsvoll durchzusetzen. Und von Anfang an, vor allem in den katholischen Schulen, war Disziplin eine der wichtigsten Kriterien. Und es dauerte auch nicht lang, dann zog die Gewalt in die Schule ein. Mobbing und all das, was wir heute auch in unserem säkularen Schulsystem noch kennen und der eine mehr oder der andere weniger leidet, das war über die ganzen Jahrhunderte immer Teil der Schule. Ne? Es war von Anfang da, es war im 16., 17., 18. Jahrhundert, sage ich jetzt mal nur viel massiver vielleicht dann als ab im 20. Jahrhundert. Ja? Aber die Schule war immer von Anfang an nicht nur ein Disziplinierungs- und Erziehungsort, sondern auch ein Ort der Gewalt. Das ist ein Element, das über die Jahrhunderte immer, oder würde ich es mal anders formulieren, ich würde es vielleicht so bezeichnen, das liegt in den Genen der Schule. Das lässt sich auch nicht wegbringen. Liegt es aber nicht vielmehr in den Genen der Menschen, Nein. egal welches Institution Nein. sie erschaffen? Nein, aber da komme ich dann vielleicht noch zurück, weil es gab ja auch immer wieder auch Menschen, die dieses System nicht durchlaufen haben in den letzten Jahrhunderten, die Herausragendes geleistet haben, hochgebildet waren. Da war der familiäre Background aber auch entsprechend. Ja, aber das ist der entscheidende Punkt. Es geht ja wohl auch ohne oder anders. Es ist nicht so, dass jedes Kind oder jeder Mensch würde ja nicht zur Schule gehen, ein Analphabet, dumm, unsoziales Wesen etc. ist. Oder automatisch. Wie wird es so getan? Es wird nichts aus dem Menschen, würde nicht in die Schule kommen. Aber schauen wir uns doch an, was wir heute an Forschungsergebnissen haben, wie ausgestattet ein Kind auf die Welt kommt, wie das Kind kommt, mehr oder weniger gesund auf die Welt. Sogenannte Gendefekte haben nur 0,2% der Kinder. Jedes Kind kommt hochbegabt zur Welt. Wir wissen halt auch mit der Fähigkeit zur Empathie, zu sozialem Verhalten. Jedes Kind kommt mit einer ungeheuren Lebens- und Lernlust zur Welt. Ein Kind stellt bis zum 4. Lebensjahr 400 Fragen pro Tag. Oh. Und dann schauen wir mal, was 18 Jahre später von dem allen übrig bleibt. Trainiert uns dieses System das ab, das Neugierigsein, das Fragen? Die Schule ist in ihrer Art eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir hoffen, dass die Schule sei. Nämlich sie trainiert den Menschen die Lust am Lernen ab. Weil es letztendlich eben darum geht, dass wir zu etwas abgerichtet werden. Den letzten Jahrzehnten, jetzt gehe ich nochmal zurück zur Geschichte der Schule. Zuerst war die Schule dazu da, uns guten Christen zu machen. Dann haben sich die Schulen zunehmend im 19. Jahrhundert in Militärschulen verwandelt. Mhm. Dann die totalitaristischen Systeme hätten nie so in der Form möglich gewesen. Nationalsozialismus, Kommunismus, wenn es nicht das Massenschulsystem gäbe. Dann die Schulen war dazu da, um uns als Arbeiter und Angestellte zu machen, später dann zu Konsumenten, jetzt Gender Mainstreaming etc. etc. Seitdem wir dieses Schulsystem haben, kann man jede Ideologie binnen 30 Jahren durchsetzen. Das wäre ohne diesem Schulsystem gar nicht möglich. Darf ich da mal kurz reinhaken? Denn das ist interessant, weil du es aus dieser Perspektive betrachtest. Die Begründung der deutschen Schulpflicht ist ja genau das Gegenteil, nämlich dass Eltern ihre Ideologie dem Kind nicht auferlegen können, sondern dass sie an einem neutralen Ort Bildung und Wissen erfahren können, ohne ideologisch indoktriniert zu werden durch die Eltern. Das ist die Begründung, warum es so wichtig ist, dass wir eine Schulpflicht in Deutschland haben. Genau andersrum. Ja, aber das ist eine sehr spezielle deutsche Argumentation oder Haltung, die ich für sehr hochproblematisch halte, weil die Entwertung der Eltern ja, das geht ja auch ein damit, dass die Entwertung der Eltern wahrscheinlich in keinem Land über Jahrzehnte in so grandioser Leistung vollbracht wurde wie in Deutschland. Ja, also Eltern sind ja eigentlich das Furchtbarste, was es gibt. Und dann darf man sich aber nicht wundern, wenn Deutschland auch seit 30 Jahren das kinderärmste Land ist. Ja? Außerdem wird ja damit suggeriert, die Eltern seien immer eine Gefahr. Nur, was natürlich, und das ist historisches Faktum, wenn wir uns die Geschichte anschauen, die großen positiven Persönlichkeiten der Geschichte, die hatten, sage ich jetzt mal, kompetente, starke, die kamen aus gesunden, intakten Familien. Und es ist es, was ist daran auch so verwerflich, oder ist es nicht das Selbstverständlichste, dass die Eltern, das hat ja jetzt ja nichts mit Indoktrinierung zu tun, den Kindern ihre Lebenserfahrungen, ihren Menschenweltbild ein Stück weit auch mitgeben. Es ist ein, oh, beziehungsweise das mache ich automatisch als Elternteil, auch wenn ich mein Kind nicht erziehe. Es gibt ja auch Eltern, die leben bedürfnisorientierte Erziehung, die achten ganz bewusst darauf, ihren Kindern möglichst etwas aufzuoktroyieren, sage ich jetzt einmal. Ja. Aber trotzdem, die Kinder nehmen immer ein Stück weit auch die Menschen, Verhaltensweisen, die Weltbilder der Eltern mit automatisch, weil Eltern nun einmal über lange Zeit das wichtigste Vorbild für Kinder sind. Darum ist natürlich sehr wichtig, auch wichtig, dass die über die Eltern über gewisse Kompetenzen verfügen. Ja? Aber ich würde anstatt immer mehr unnötig Geld in das Schulsystem, das sowieso nicht mehr reformierbar ist, aus meiner Sicht, Geld hinein zu investieren, eher in das Familienwesen wieder investieren und die Eltern dazu befähigen, ihre Kinder wieder adäquat zu begleiten und aufzuziehen. Und wenn jetzt, und das macht, was macht eigentlich Kindheit aus? Wenn man mal so schaut, wenn jeder Mensch zurückschaut auf sein eigenes Leben, ja, und das macht jeder Mensch irgendwann, ist dann nicht dann die Frage, die allerentscheidendste Frage, hatte ich eine glückliche Kindheit? Erinnere ich mich gerne zurück oder nicht? Und eine glückliche Kindheit setzt sich aus vielen Dingen zusammen. Es ist nicht nur das, was man erlebt, ja, sondern wie geborgen, wie angenommen war ich von meiner Familie. Was ist mir vermittelt worden und vieles mehr. Das ist doch in Wahrheit das, was einen Menschen nachhaltiger als alles andere prägt. Man weiß halt, dass die Schule gar nicht so wirkungsvoll ist, wie sie glaubt. Da gibt es eine ganze Menge ja wissenschaftliche Fakten. Der deutsche, nicht der Gerald Hüther, ein anderer sehr international renommierter deutscher Neurobiologe Gerhard Roth, glaube ich, heißt es, hat, und andere auch Neurobiologen international haben versucht, es in den letzten Jahrzehnten immer wieder zu überprüfen. Was bleibt eigentlich übrig von unserem Bildungssystem? Lernen wir dort wirklich in dem Sinne, dass wir dort Wissen aneignen? Ja? Faktum ist, 2 bis 3% nach Schulaustritt ist unser schulischer Wissensstand schon wieder nahe Null. 10 bis 20% dessen. Wozu werden wir eigentlich 18 Jahre lang geplagt, im wahrsten Sinn des Wortes, wenn wir dann das, was wir dort alles lernen, ja, ohnehin 2 bis 3 Jahre später zu 10 bis 20, also zu 80% vergessen haben? Wozu? Könnte man die Zeit nicht anders und sinnvoller nutzen, indem wir zum Beispiel mal wieder darauf achten, dass der Mensch wieder mehr an menschlichen, emotionalen, sozialen Kompetenzen? Was ist überhaupt was ist überhaupt Bildung? Wenn wir uns, sind wir uns doch ehrlich, wenn wir als Erwachsenen uns denken, ja, Menschen, die uns beeindrucken, geht es dann um den wir als gebildet halten? Geht es da immer dann letztendlich darum, wie viel der weiß? Abgesehen davon kann das Google sowieso besser. Ja, wir sind keine Maschinen, sondern was bezeichnen wir als gebildete Menschen? Das sind Menschen, die vernetzt denken können. Oft auch in Kombination, die uns sympathisch sind, die emotionale, soziale Kompetenzen haben. Ne? Die Art und Weise, wie sie sprechen. Die Zusammenhänge erklären können oder sehen können. Nur all das, was ich jetzt gerade aufgezählt habe, genau das liefert ja die Schule nicht. Ich habe gestern mit meiner Tochter darüber Und kann sie gesprochen. auch gar nicht, Entschuldigung. Wer profitiert denn in unserem Bildungssystem? Das sind eigentlich die Schüler, die klaglos lernen, dieses Bulimie-Lernen, ohne zu hinterfragen oder ohne es zu beanstanden, diese Massen an Input, auswendig lernen, abliefern in der Klassenarbeit, in der Klausur. Und dann werden sie dafür belohnt, dass sie eigentlich wie eine Maschine etwas abgefertigt haben. Das sind die Profiteure dieses Systems, die dürfen dann studieren, die dürfen dann in administrative Positionen der Gesellschaft rücken. Aber das sind eben nicht die, die gesagt haben, warum muss ich das eigentlich lernen? Was bringt mir das? Die Kritischen, die Querdenker, die Freigeister. Das sind alles nicht diejenigen, die in diesem System irgendwas werden können, sondern es sind quasi kleine Beamten, die ausgebildet werden. Mhm. Und das versteht auch schon ein Kind, wenn man darüber mal so spricht. Ja, aber genau dazu ist die Schule da. Um genau diese Menschen hervorzubringen, die das jeweilige System erhalten. Und da ist wirklich, da muss man sich doch wirklich fragen, ist es denn nicht wirklich gewollt vom Staat? Denn es ist doch eine Anmaßung vom Staat, den Eltern die Erziehung der Kinder so aus der Hand zu nehmen, zu sagen, dort werdet ihr ideologisiert im Elternhaus. Das muss die Schule für, also der Staat, die Schule muss die Kinder beschützen vor der Indoktrination durch die Eltern. Also was für eine Anmaßung, wem gehören natürlich denn unsere Kinder? Natürlich ist es eine Anmaßung, aber das läuft ja so nur in Deutschland. Auch in anderen Ländern landen die Kinder ja auch alle in der Schule. Es gibt nämlich etwas, oder im Kindergarten, oder zunehmend auch in der Krippe. Wir dürfen nicht vergessen, in den letzten 150 Jahren ist ein unglaublicher Prozess, ja eine ganze Menge Dinge passiert. Und es ist ja in diesem Zuge der Ausdehnung der Schulzeit und in der industriellen Revolution vom 19. Jahrhundert ist ja nur das Familienwesen ja nicht nur gesprengt worden, zuerst die Großfamilie, dann die Kleinfamilie und heute haben vielfach Kinder ja überhaupt nur noch einen Elternteil, ja, aufgrund der Trennungsraten, wie wir im ersten Interview gesprochen haben, sondern wir haben ja auch angefangen, das Kind immer mehr aus der Öffentlichkeit herauszunehmen. Ja, das Lernen im Leben, zum Beispiel Lehrberufe, das Jahrhunderte hat der Mensch hat immer gelernt oder auch eine Ausbildung erworben, aber er hat es im wirklichen Leben. Und wir sagen vereinfacht Jahrzehnten, das Leben im wirklichen Leben geht nicht, das wollen wir nicht, da kommt nichts raus, sondern das muss immer irgendwo durch Experten, Pädagogen oder fernab. Aber wie absurd ist das eigentlich, zu sagen, über das Leben lernen wir außerhalb des Lebens. Mhm. Ja, das fällt uns schon gar nicht mehr auf, wie absurd das eigentlich ist. Ja, wenn du jetzt erfahren willst, jetzt als Erwachsener, wie ist oder irgendwas lernen will oder wie ist ein Land, na, du wirst dir nicht nur Bücher besorgen, sondern wirst dir es anschauen. Du wirst dorthin fahren und schauen, aha, versuchen möglichst real herauszufinden, wie ist das. Du würdest sicher nicht nur Bücher lesen oder einen Medienbericht, wenn dir etwas ganz wichtig ist, dann sagst du, dann schaue ich mir an. Ja? Wie ist das wirklich? Ja? Mhm. Ja, aber das, wieso machen wir das nicht? Wieso lassen wir, zeigen ihnen wir den Kindern nicht die Wirklichkeit? Es gibt ja Einrichtungen, die das versuchen. Also es gibt tolle Kindertagesstätten, die mit ihren Kindern mehrmals in der Woche im Wald sind und das anfassen, worüber sie sprechen, die kleine Gruppen haben, die starke Bezugspersonen haben, die Kinder zu ihren Erziehern. Das gibt es, aber es ist deutlich unterrepräsentiert. Und ich frage mich, warum steht dafür keiner ein? Die Kinder finden es ja toll, wenn sowas so realisiert wird. Aber warum geht die Politik seit Jahrzehnten nicht auf simpelste Erkenntnisse der Historie und der Hirnforschung ein? Dinge, über die wir gerade gesprochen haben. Und auch darüber, ob ein Kind morgens 7:30 schon lernen kann. Was absurd ist. Nein, natürlich nicht. Warum wird darauf nicht eingegangen? Man weiß auch, dass die Kinder viel zu früh aufstehen. Ja, das ist... Kommen wir mal zu den negativen Auswirkungen. Ja. Mhm. Bei Schuleintritt haben 80% der Kinder, bei Kindergarteneintritt noch 80% der Kinder noch ein gesundes Selbstwertgefühl. Nach der Grundschule sind es nur noch 20% und mit 18 oder 19 fast 0%. Die Schule zerstört vor allem auch das Selbstwertgefühl. Mhm. Ja. Wir haben jedes vierte Kind eine chronische Krankheit, jedes vierte Kind braucht inzwischen eine Therapie. Burnout, Depressionen, ADHS und so Sachen gehe ich gar nicht normal ein. Wir haben Verhaltensauffälligkeiten in einem Maße, wie wir es noch nie hatten. Seit Jahren schlagen Wissenschaftler weltweit Alarm. Ja. Dass gewisse Kinderärzte und verschiedenste Wissenschaftler, dass gewisse emotionale und auch zum Teil schon kompetitive oder motorische und egal in welchem Kompetenzbereich. Aber dass Kompetenzen inzwischen, die der Mensch über Jahrtausende, seitdem es der Homo sapiens gibt, von alleine im Laufe seines Heranwachsens erworben hat, dass zunehmend immer mehr weltweit auf Kinder gibt, die über diese Kompetenzen überhaupt nicht mehr erwerben. Ja, wir sind in Wahrheit, und das ist aber, da liegt nicht nur das Problem Schule, ja, wir sind in Wahrheit im Moment eher in einem Degenerierungs- oder, sage ich hart formuliert, Verdummungsprozess. Ja. In einem massiven. Das sehe ich auch. Denn was ist, eines ist nämlich in der ganzen Schulreformdebatte der letzten, vor allem der letzten Jahrzehnte, weil die Schule wurde immer kritisiert, seitdem es die gibt, über Jahrhunderte gibt es eine Schulreformdebatte. Ja? Also die Schule hatte nie hundertprozentige Zustimmung. Heute wissen die, im 16. 17. Jahrhundert gab es in ganz Europa Schüleraufstände. Also bis das flächendeckend akzeptiert wurde, die Beschulung per se des Menschen, ja, das hat 200 Jahre gebraucht. Würdest du es lieber anders haben? Ja. Wir keine Schule haben? Ja, aber ich habe jetzt den Faden verloren, ich bin jetzt nochmal zurück. Und, also der negative Output ist dermaßen in schlecht inzwischen. Ja, wir haben eine Analphabetisierungsrate von 18%, 18 bis 20% nach 18 Jahren Bildung. Dieselbe, die wir vor der industriellen Revolution hatten. Ja, also es ist, und würden wir heute die Forschungsergebnisse, die wir haben aus den letzten 20, 30 Jahren, aus Psychologie, Neurobiologie etc., ja, beherzigen, dann müssten wir das Schulsystem, so wie wir es jetzt immer noch haben, die Schule des 19. Jahrhunderts, eigentlich sofort schließen. Und da, aber an dieser Stelle muss ja irgendwas treten. Lesen, schreiben, lernen muss trotzdem jedes aber Kind. Aber das kann ich. Das kann ich auch ohne Schule. Noch einmal, vor 5000 Jahren wurde die Schrift erfunden. Jenseits weit, weit von unserer modernen Gesellschaft. Da konnte ja aber auch so gut wie niemand schreiben, außer aber nur Beamte. Ja, aber also genauso wie der springende Punkt mit der ganzen Digitalisierung, nach der ständig gerufen wird im Schulsystem. Die Leute, die das hervorgebracht haben, sind analog aufgewachsen. Ja, und Studien haben ja bewiesen, dass man nicht gut lernt digital. Ja, also ich will nicht damit sagen, es geht doch immer nur darum, dass gerade was wir jetzt wichtig empfinden, und was wahrscheinlich kommen und gehen wird in der Geschichte, weil nichts auf Dauer ist, das jetzt auf Biegen und Brechen der nächsten Generation wieder aufzuzwingen und das sich gerade herrschende System aufrechtzuerhalten, bis es wieder zusammenbricht. Aber aber wenn man so schaut, wie eigentlich Kinder der Mensch beschaffen ist, ja, und Kinder wissen ganz genau, wenn man sie frei aufwachsen lässt in ihrem Wissensdurst, die Kinder heute, die Generation, die heranwächst, die würde automatisch sehen, was gut ist in unserer Gesellschaft, was zu bewahren wäre und was zu verändern gäbe. Wir verhindern ja auch in unserem System das, was den Westen inzwischen groß gemacht hat, nämlich Innovation und Fortschritt. Auch das kann ja überhaupt bei der Art und Weise, was wir derzeit veranstalten, kann nicht mehr passieren, weil jetzt weiß ich, was ich vorhin noch da anfügen will, das ist ganz was Wichtiges. In den letzten 20, 30 Jahren wurde nämlich vor allem eines übersehen, dass diese staatlichen Bildungsreferate in Wahrheit eigentlich Betreuungseinrichtungen sind. Oder geworden sind. Ich würde dem gerne trotzdem mal ein Kontra entgegensetzen. Viele Lehrer aus meinem Bekannten-, Freundes- und Familienkreis sagen auch immer wieder, dass sie viele Kinder unterrichten, die in der Schule den einzigen Ort haben, an dem sie musische Bildung erfahren oder sich im Sportunterricht bewegen oder mal etwas Kritisches zum Naturschutz hören, weil das alles im Elternhaus nicht stattfinden würde. Da gibt es nur soziale Medien, Fernsehen, Computer oder Nichtachtung und so weiter. Wenn man den Kindern diese Schule wegnehmen würde, würden sie quasi einen großen Verlust erleiden. Neben all dem Negativen, was die Schule hat, ist sie trotzdem auch ein Ort, wo wenigstens noch ein bisschen was vermittelt wird, was durch die Elterngeneration in vielen Bereichen nicht mehr so vollzogen wird, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Das mag schon sein, aber ist dann nicht die Frage, wie ich es ja eigentlich schon... Nach der Familienunterstützung, genau. Also nicht das Bildungssystem finanzieren, sondern hilft Familien, sich wieder selbst zu helfen. Und es gibt ja da, also wenn wir schon bei Eltern sind, es gibt nicht die Eltern. Ja, es gibt einmal diese Gruppe, aber es gibt auch die, die ins andere Extrem übergehen. Klar, natürlich. Die Helikoptereltern oder wie auch immer man sie nennen mag, die glauben, die aus ihren Kindern in ihrem Eifer, der kommt nur weiter, wenn er mit ihrem ganzen Lern- und Unternehmungsdrill, die dann am Ende auch nur wieder Krüppeln, menschliche Krüppeln produzieren. Ja? Es ist das Maß verloren gegangen, ist der gesunde Menschenverstand verloren gegangen, vielfach, einerseits im System, aber auch bei den Eltern, natürlich. Ja? Das heißt, es bräuchte hier ja, das ist ja der Schwerpunkt meiner Arbeit, liegt ja nicht auf der Schulkritik, ja? Oder nicht nur auf der Schulkritik, sondern die Frage ist, die wir uns dringendst, vor allem die westliche Welt, stellen müssten, ist die Art und Weise, wie wir Menschen schulisch, gesellschaftlich, familiär sozialisieren und aufziehen, ob das nicht dringendst qualitativ wieder geändert werden muss. Wie kann man das denn in der wirklichen Welt umsetzen? Es findet doch so eine Diskussion in unserem Bundestag nicht mehr statt. Also und unter ja, aber es der gibt Gesamtheit ja noch, der Eltern es können auch ja nicht. Auch, aber ich will die Schule jetzt nicht auslassen. Die Schule zum Beispiel zieht knallhart brutal. Ich war kürzlich in einer Podiumsdiskussion mit einer Lehrerin wegen den Corona-Maßnahmen. Ja? Und die sitzt dort und sagt, ja, dieser Widerspruch, diese, sage ich jetzt schon, beinahe schon, Schizophrenie, ja, sie sieht, wie ihre Kinder leiden. Aber es ist ihr Befehl, sie muss das machen. So, und damit sind wir ja aber eigentlich bei dem Grundelement der Schule. Die Schule dient dazu, vor allem uns über seit Jahrhunderten bis zu heute, den Menschen gehorsam zu machen, ihn fähig zu machen für das jeweilige System. Ich habe in einem Interview kürzlich hart formuliert, und wenn in 10 oder 20 Jahren Krieg wieder gut ist, ja, bildet dann die Schule auch wieder brav den Menschen zum Schülern aus? Ja, wetten. Nicht alle Schulen. Manche werden sich verweigern. Aber wenn das geht, wenn diese ganzen Testungen, Abstand halten, Maske achten, wenn das alles mit Kindern gemacht wird, obwohl der Virus für sie überhaupt keine Rolle spielt, dann können auch die Schulen wieder zu Militärschulen werden, wie sie im 19. Jahrhundert waren. Jederzeit. Jederzeit. Ja? Es wird jetzt vielleicht, wenn ein Lehrer dazu hört, sagen, nein, das würden wir niemals machen. Ja? Aber nein. Ja? Und das ist das, was ich im, wo ich mir sage, das ist das Grundelement. Und es geht ja nicht um es geht ja, vor allem, was kommt wirklich am Ende heraus? Dann eben diese Gesellschaft, die wir haben. Die normopathische Gesellschaft. Die normopathische Gesellschaft. Die einmal widerwind sich dreht, einmal Nationalsozialist oder Kommunist oder Corona-gläubig und wer weiß, was da noch alles kommt. Ja, das war noch lange nicht alles, die Nummer, die gerade jetzt seit einem Jahr läuft. Was haben wir allein in den letzten Jahrhundert Jahren? Nehmen wir eine Mutter, eine Großmutter in Leipzig, die, eine Frau, die 100 Jahre alt geworden wäre, das Beispiel habe ich in meinem Buch, 2014 geschrieben hat, die hat das Kaiserreich erlebt, die hat den Nationalsozialismus erlebt, die hat den Kommunismus erlebt, ja, die hat, ja, und dann noch mit den Enkelkindern vielleicht, wenn sie Enkelkinder gehabt hat, Gender Mainstreaming, dann, ja, sagen wir, sie ist 100 Jahre alt geworden, dann vielleicht auch noch Corona. Was hat die an einem Wirrwarr an Ideologien in letzter Konsequenz miterlebt. Ja? Und das ist aber nur durch die Massenbeschulung möglich. Das ist historisches Faktum. Wie lange hat, nur ein Beispiel, alleine in Europa hat die katholische Kirche oder die Religion hat 500 Jahre haben die gebraucht, die mal durchzusetzen. ja, weil es eben noch keine Massenverschuldung gab. Und es waren genau diejenigen, die ja dann eben das Schulsystem erfunden haben. Wenn jetzt die Schule mal auf die Spitze getrieben ein Instrument zum Machterhalt der derzeit herrschenden Klasse ist, wie werden wir dann dieses Schulsystem los, um was Neues, Besseres zu installieren? Also von staatlicher Seite her, wer auch immer noch glaubt, dass da irgendwann einmal Reformen passieren werden, spätestens seit den letzten 12 Monaten müsste den Menschen klar sein, auf die Schule brauchen wir nicht bauen. Das von sollte politischer jetzt wirklich Seite, jedem klar sein, das stimmt. Ja, das sollte jetzt wirklich jedem klar sein, wozu die Schule da ist. Punkt. Ja? Genauso wie die Frage, wie konnte das damals, das braucht keiner mehr an einer geisteswissenschaftlichen Fakultät, ein Professor zu seinen Schülern, zu seinen Studenten sagen, wie konnte das damals passieren, Stalinismus, Nationalsozialismus. Das ist jetzt durch für diese Generation. Man braucht nur auf die Straße hinausschauen. Es geht ganz einfach. Es geht ganz einfach. Ja? Und es ist immer noch dieselbe, grundsätzlich dieselbe Gesellschaft wie vor 80 oder 90 Jahren. Der Wohlstand wurde nur für eine breite Schicht der Bevölkerung auch noch nach oben geschraubt. Ja? Sonst haben wir eine gleiche Gesellschaft. Und, oder Kultur, sage ich jetzt einmal unter Anführungszeichen. Und nein, was wir brauchen ist, es passiert ja auch, es gibt ja auch freie Schulen, Elterninitiativen, es gibt ja Würden, die, eine Zahl habe ich im Kopf, und die ist schon ein paar Jahre alt, aber da hat sich nichts geändert, würden sich die Eltern das leisten können, würden 80% der Eltern, und das ist aber wie gesagt eine Zahl aus dem Jahre 2016, 80% der Eltern ihre Kinder dem Schulsystem entziehen. Es geht ja nur darum, weil die finanziellen Ressourcen nicht da sind. Ja? Es gibt ja auch jetzt gerade in Corona, also ich war in einer Woche in Italien, da geben wirklich sehr, sehr viele Eltern, das geht bis ins wirklich bürgerliche Milieu hinein, wo die Eltern eigentlich sehr wohl was von Schul- oder Beschulung halten, die nehmen dort alle ihre Kinder raus. Gründen private Initiativen, weil sie sagen, da spielen wir nicht noch länger mit. Mhm. Kind 8, 6 Stunden lang, das ist Wahnsinn. Ja? Das ist außerdem gesundheitsgeschädlich. Ist einfach so. Ja? Dass diese Folter und Tortur, überhaupt die Lehrer, dass die da alle mitspielen, muss schon dazu sagen, das erschreckt mich schon sehr. Aber über Jahrhunderte wurden auch die Kinder in der Schule geschlagen. Und zwar massiv. Ein Deutscher, eine Quelle, die Philipp Ares nur als Beispiel in seiner Geschichte der Kindheit angeführt hat. Unter anderem ein deutscher Lehrer schreibt, macht einmal Aufzeichnungen Ende des 19. Jahrhunderts, wie viel Peitschenhiebe, wie viel Stockhiebe, wie viel Ohren, am Ohren ziehen etc. er im Laufe seiner langen Schulkarriere, ganz stolz, hat so Liste geführt, ne, bei jedem Schüler, den er gezüchtigt hat. Das können wir uns heute nicht mehr vorstellen. Dass die Gewalt als Erziehungsmethode, das kam vom 17., 18., 19. Jahrhundert über die Schule eigentlich in die häusliche Erziehung. Ist das so? Ja. Ja. Das wurde dann sozusagen zum Allgemeingut. Die Route der Rohrstock und das, oder die Erfindung der Denunziation, das ist auch eine. Es gibt ja Quellen, Schulchroniken etc., das ist ja alles gründlich aufgearbeitet worden, schon in den 70er Jahren. Ja, da wurden Schüler wurden eben zum Beispiel, so hat es angefangen in den Klosterschulen, dazu beauftragt zu melden, wenn einer zum Beispiel heimlich im Bett liest oder so mit so harmloseren Verhaltensdisziplinarmaßnahmen ging es los. Ja. Und der war dann beauftragt, dann halt dem Patres, also beziehungsweise dem Schulleiter, das zu melden. Ja? Mobbing, Denunziation, das kam von der Schule, das wurde in der Schule zuerst gepflegt, ja? Und das kam dann in die Gesellschaft und vor allem auch die Gewalt, die Züchtigung. Die Kinder wurden zum Teil blutig geschlagen in den Schulen über Jahrhunderte. Wir sind der berühmte russische Schriftsteller, Tolstoi schreibt einmal in einem Tagebuchnotiz irgendwann, also er jedes Mal, wenn er eine Kirche vorbeigeht, denkt er an diese furchtbare Zeit zurück, wo halt die Gewalt das Erschlagen und Züchtigen, wo das sozusagen die alltägliche Normalität war und wie glücklich ist er, dass das zu Ende gegangen ist oder am Ende gehen ist. Ja. Jahrhunderte, ja. War die Schule wirklich ein Ort der Gewalt? Heutzutage ist die Schule kein Ort physischer Gewalt mehr. Im Gegenteil, Lehrer beklagen, dass sie eigentlich keine erzieherische Handhabe mehr haben bei Kindern, die mit einem immer geringeren Maß an Erziehung in die weiterführenden Schulen kommen. Also ich habe mit Lehrern gesprochen, die beklagen, dass sie sozusagen überhaupt kein pädagogisches Mittel mehr haben, irgendwelche Disziplinarmaßnahmen durchzuführen, weil die Eltern zum Beispiel dann klagen oder mit Klage drohen. Was ist denn damit? Also ist da nicht auch ein Fehlverhalten der Eltern, weil sie es selber auch nicht erschaffen, Kinder zu erziehen? Es ist alles auf beiden Seiten krank und die Verantwortlichkeit über den versagenden Menschen wird von einem auf den anderen. Die Schule, viele Eltern schieben es auf die Schule und die Schule auf die Eltern. Ja, genau. Aber das es ist das System falsch auf beiden Seiten. Ja. Ja. Und wie soll ich überhaupt erziehen oder etwas vorleben, wenn ich überhaupt gar nicht mehr in Berührung und in Bezug zu meinem Kind bin? Wenn wir Kinder von einem Jahr lang an in die Ganztageskrippe, Kita und Schule geben, sie überhaupt keine natürlichen Vorbilder mehr im wirklichen Leben haben, sei es Eltern oder was auch immer, da kann die Schule machen, was sie will, da nützen dann aber auch Erziehungsmaßnahmen nichts mehr. Es ist falsch. Wir sind an einem Punkt angelangt, da können beide Seiten, so hart es klingt, eigentlich nicht mehr viel machen. Weder die Schule, noch die Eltern. Weil es falsch ist inzwischen, in dem Ausmaß oder in der Art und Weise, wie wir den Menschen sozialisieren. Wir sind in eine Sackgasse geraten. Wie würde deine Sozialisation eines Kindes aussehen, wie du sie dir in deiner Wunschgesellschaft vorstellst? Meine Wunschgesellschaft ist eigentlich vielfach das, was sich über 100.000 Jahre bewährt hat. Zum Teil. Ja. Ich glaube, es war der deutsche Philosoph Bloch, der einmal gesagt hat, vorwärts zu unseren Wurzeln. Und also sag mal, mach mal ein gedankliches Spiel, ich werde jetzt Familien- und Bildungsminister. Mhm. Ja. Aber das werde ich mit Sicherheit nicht werden, ich strebe es auch nicht an. Dann würde ich als allererste Mal von Schwangerschaft und Geburt an in den ersten 6, 7 Lebensjahren darauf achten, dass wir schauen, dass die naturgegebenen Bedürfnisse und Bedürfnisse des Menschen befriedet werden und die Potenziale entfaltet werden. Das heißt, dass das Kind zuerst einmal wieder über gelingende Beziehungen hat. Das heißt, ich würde massiv Geld darin stecken, die Eltern wieder mal dazu befähigen, ja, und zu erziehen, unter Anführungszeichen, ja, oder wieder frei zu machen dafür, dass sie wieder befähigt sind, ihre Kinder selbst einmal aufzuziehen. Auch nach dem intuitiven Gefühl, ja, das man als Vater und Mutter hat. Ja. Darf ich an der Stelle ganz kurz Werbung machen? Wir beide lieben ja dieses Buch Auf der Suche nach dem verlorenen Glück. Liebe Zuschauer, Auf der Suche nach dem verlorenen Glück. Ein Lesemuss. Okay, jetzt weiter. Vor allem für junge Eltern. Ja, ja. Wenn ihr noch keine Kinder habt, würde, lest es. Ich habe einmal in einem Gespräch mit Hans-Joachim Maas, dem deutschen Psychoanalytiker, den ich muss ich auch in der Sendung wieder darauf hinweisen, der ja zu dem Thema ja einige Bücher geschrieben hat und den ich sehr schätze, das sehr erfahrener, kompetenter und wissender Mann. Und der sagt auch, also wir müssen ganz unten vor allem, wenn wir jetzt die Gesellschaft wieder neu aufbauen wollen, wir müssen ganz unten beginnen. Mhm. Aber wie geht das mit traumatisierten Wir müssen die Eltern einmal wieder, also der hatte diesen Begriff Elternschule geprägt, den hatte er dann nur wegen dem furchtbaren Film, ja, hat der das dann wieder sein lassen. Mhm. Ja, ich will aber auf diesen furchtbaren Film, aber Entschuldige, Julia, wenn ich das anmerke, aber das gibt es nur in Deutschland, dass man so einen Film dann noch auch noch als richtige, die Kindesmisshandlung, die dort in diesen Einrichtungen passiert, das ist Kindesmisshandlung im Namen der Erziehung, dass man das dann noch in der Mainstream-Presse in der Deutschen als die richtige Erziehung verkauft. Das hatten wir 18. 19. Jahrhundert alles schon einmal, schwarze Pädagogik etc. Was hatten wir dann oben bei der Gesellschaft? Die fürchterlichsten und kriegerischsten Gesellschaften überhaupt. Ja, also, aber ich arbeite ja auch als Elterncoach und nur jetzt halt Corona-bedingt und mache Workshops für Eltern. Und ich sehe, dass da im Moment wieder eigentlich eine Generation nachkommt, die eigentlich die ganz gut drauf wäre, ja. Aber ich würde schon vor, wenn die schwanger sind, also bevor das Kind überhaupt noch auf der Welt ist, würde ich die schon sanft einmal dahin begleiten, dass die einmal anfangen, zuerst einmal ihre eigene Kindheit, ihre Pakete aufzuhalten und einmal abzulegen. Das eigene Trauma. Das eigene Trauma abzulegen, damit sie einmal wirklich befähigt sind, in Beziehung, in echter Beziehung zu ihrem Kind zu treten. Mhm. Ich würde es einmal halt formuliert zu sagen, seit 20% sind viel, würde ich einmal sagen, haben wir hier, vor allem in vielen westlichen Ländern, sicher schon mindestens 60-70% der Eltern, die gar nicht mehr fähig sind. Das ist erschreckend. Wirklich in Beziehung zu ihrem Kind zu treten. Ich habe vor ein paar Jahren in einem Symposium in Wien, hat mich eine deutsche Kita-Pädagogin angesprochen, kam in der Pause zu mir. Und hat mir gesagt, zu ihr kommen in die Einrichtungen schon schwangere Mütter, die um einen Platz für ihr Kind ansuchen, sobald es halt 3 Monate alt ist. Wozu bekommen solche Menschen, auch wenn das jetzt hart klingen mag, eigentlich noch Kinder? Ja? Geht es wirklich nur darum, aus welchen Gründen noch ein Kind zu bekommen und es dann abzugeben? Das bei so einer Gesellschaft, bei so einer Grundhaltung auch vielfach auch der Menschen und der, da kann die Schule, das kann die Schule oder der Kindergarten nicht wettmachen. Und ist es überhaupt, weil du von der Erziehung gesprochen hast, ist es überhaupt Aufgabe der Schule zu erziehen? Nein. Das ist es ja gar nicht. Ja? Und ich denke mir, es ist das Ganze. Wir sind als Gesellschaft einfach in eine Sackgasse geraten. Wir müssen das einfach neu, komplett aufstellen. Wir brauchen Schulen und Lernen. Ich würde das Lernorte nehmen, ja, wo dann wirklich, wirklich dort dann die Zeit darauf entweder verwendet wird, wirklich Wissen zu vermitteln für die, die wollen und offen sind. Aber dazu brauche ich ja Menschen, die gesund aufgewachsen sind und die nötigen Kompetenzen haben. Ja, also ich würde die Schule auch viel später wieder starten lassen, so wie wir es über Jahrhunderte gehabt haben, wenn ich jetzt Bildungsminister wäre. Ja. Wann, und, was heißt viel später? Also Alter? Vor dem 6., 7. Lebensjahr braucht kein Kind auf dieser Welt irgendeine Form von institutioneller Bildung oder Betreuung. Mhm, okay. Mhm. Ja. Und für viele würde es, Karl Marx ist mit 12 Jahren in die Schule gekommen. Und das war aber keine Selbstverständlichkeit damals. Ja? Das sind die Mehrheit, vor allem im Bürgertum, alle schon viel früher in die Schule gekommen. Der hatte aber gebildete und kompetente Eltern, die das bewusst so gemacht haben. Man kann über die eine oder andere These in Karl Marx Literatur kritisieren, aber eines kann man über Karl Marx sicherlich nicht sagen, dass er ungebildet gewesen wäre. Das stimmt. Mhm. Ja? Also ich will damit zu sagen, je früher, oder wie man in Österreich sagt, mehr weniger ist mehr. Ja? Also wir müssen die Zeit, die Kinder in den Einrichtungen generell verbringen, einmal schleunigst wieder reduzieren. Wenn ich mir denke, meine Generation, ich bin 1968 geboren und ich bin sowas von glücklich, in diesem historischen Zeitfenster, in dem ich jetzt einmal geboren zu sein, ja, wir sind, bei uns war die Grundschule, Kindergarten war ich nur im letzten Jahr, auch für ein paar Stunden in der Woche, also im letzten Jahr vor Genau, so die Vorschule, das halbe Jahr vor dem Schuleintritt. Ja, also praktisch kein Kindergarten. Und jeden Tag die ganze Grundschulzeit über war um 12 oder 1 Schuss. Es gab noch nicht einmal einen Ort oder Ähnliches. Es gab es, ich bin im kleinstädtischen Bereich aufgewachsen. Meine Frau ist überhaupt gar nicht, so alt wie ich, überhaupt gar nicht in den Kindergarten gekommen, weil sie in ihrem 3.000, 4.000 Seelenort dort in Österreich gar keinen Kindergarten gab. Und der Rest der Zeit bestand aus Spielen und Pflichten im Haushalt? Waren wir im Freien, im Wald. Da muss es schon sowas von geschüttet haben. Und keiner hat gefragt, wo seid ihr? Wir haben kein Handy, keine Uhr gehabt. Ja? Es war nur wichtig, meiner Mutter und anderen Müttern, dass die Schrammen, die, mit denen wir nach Hause gekommen sind, dass die halt selbst behandelbar waren. Ja? Das war es dann schon. Und dann ging es um 8. Vielleicht dann noch 2, 3 Kinder gleichzeitig in die Badewanne, ins Bett und am nächsten Tag in die Schule. Wo ist in dieser Generation, was hat diese Generation alles geleistet? Was hat die für Bildung, was hat die für ein Wissen? Ja. Und jetzt, Krippe, ganzes Kind, was kommt am Ende? Machen wir uns, sind wir doch ehrlich. Es ist ein Zerstörungsprozess. Es raubt dem Menschen die Möglichkeit, ein Selbst zu entwickeln. Lernen durch Erfahrung, was das Einzige, was wir aus der Neurobiologie wissen, wirklich nachhaltige Lernen ist, das ist das Lernen aus Erfahrung. Ja? Und wenn wir im Wald waren, ja, also meine Generation, heute kriegen ja die Eltern ja schon viele, nicht alle, ja schon die Angst, wenn ein Kind auf ein Klettergerüst klettert, wenn drunter so hoher Rindenmolch liegt. Pass auf, dass du nicht fallst. Es ist wurscht, wenn es fällt. Wir sind vom Baum gefallen. Punkt, fertig, aus. Haben sie überlebt. Ja? Ich habe keinen einzigen Bruch in meinem Leben gehabt. Ja, und das trainiert doch auch alles, wenn du kletterst. Das stärkt dein Selbstbewusstsein, deine Motorik, das Spiel mit anderen fördert soziale Kompetenz, streiten, vertragen, Bündnisse schließen. Also, und das alles unbeobachtet von Erwachsenen. Da gibt es ja spannendes Forschung, weil da könnten wir wirklich, wirklich nur noch Stunden reden. Da gibt es ein spannendes Beobachtung ja auch. Es gibt ja nicht Neurobiologie, Psychologie, es gibt auch noch die Anthropologie und eine ganze Menge andere Wissenschaftsdisziplinen. Aber eines weiß man, wenn man gemischtaltrige Gruppen, so 6 bis 14, wenn man die wirklich alleine lässt, die machen sich alles aus. Und zwar konstruktiv. Es stimmt nicht, dass das Kind ja, ab einem gewissen Alter einen Pädagogen, einen Lehrer, der ihm sagt, wie würde etwas gehen. Ja? Oder in den Slums von Mumbai hat man mal ich springe zu was ganz was anderes, spannendes Forschungsprojekt einmal gemacht. Da hat man mal an einen offenen Platz, wo viele Kinder zusammenkommen, einen funktionierenden Computer hingestellt. Grundsätzlich funktionierenden. Ja? Einfach nur hingestellt. Und da wurde nur darauf geachtet, dass der funktionstüchtig blieb, aber der wurde nie kaputt gemacht. Die Kinder haben sich früher oder später, haben die den bedienen gelernt. Ein paar haben sogar zu programmieren angefangen, ohne dass da ein Pädagoge dort war und ihnen erklärt hat, wie schaltet man Computer ein, wie funktioniert das etc. Einfach durch Neugier und Probieren. Ja. Ja, klasse. Ja. Der Mensch will, es liegt im Menschen. So ist unser Gehirn gebaut. Ja. Michael, ich glaube, uns ist beiden klar und ich denke auch euch Zuschauern, wie ein Familienleben, ein Bildungssystem, ein gesellschaftliches Zusammenleben viel besser funktionieren könnte. Wir haben, denke ich, alle unsere Utopie im Kopf. Aber wir sind jetzt so krass entfernt davon, durch Corona vor allem und durch das Eingestehen, dass der Großteil der Eltern dazu schreiend laut schweigt. Ich muss geschehen, dass es mich auch immer das wieder ist erschüttert. Doch, das ja. ist, es ist ja. erschütternd. Ja, es ist also, erschütternd. Anbetracht dieser Lage, was prognostizierst du? Wie soll es weitergehen? Vielleicht braucht es noch einmal diesen tiefen Fall, diese Katastrophe. Ich weiß es nicht. Ich sehe auf der anderen Seite auch positiv eben viele Eltern, die sich vernetzen, die was neu schaffen, die ihre Kinder rausgeben und sehen, es geht ja auch, wenn ich anderen Eltern zusammen was mache, ja, die zu Hause Lerngruppen machen und sie spielen lassen und wo sie, es reicht ja, wenn 3-4 Familien sich zusammenschließen. Das sollte vollkommen. Es braucht also diese gleichaltrigen Gruppe, 20, 30 Kinder, das ist sowieso ein Unding. Im Prinzip, je kleiner die Gruppe, umso besser. Ja? Wenn wir jetzt wirklich von qualitativem Lernen ausgehen wollen. Und ja, vielleicht ist das aber auch die Chance, dass sie endgültig, machen uns doch nichts vor, es gibt seit Jahrzehnten eine Schulreformdebatte, die ins Leere gelaufen ist. Ob jetzt ein Gerald Hüther in Deutschland, wie sie alle heißen, in Österreich gibt es auch jede Menge kompetenter Leute, die mahnend immer wieder plädiert haben, wir müssen endlich einmal unser Schulsystem reformieren. Ja, ich sage, es war umsonst, es ist nicht reformierbar. Wir können nur das Wissen, dass die Anregungen, die wir aus diesen ganzen Forschungsdisziplinen haben, mitnehmen. Aber ich glaube, dass wir es selber machen müssen. Und durch Corona könnte genau das passieren, dass dieses System einfach endgültig zusammenfällt, dass die Schule wieder nur eigentlich ein Ort ist der Disziplinierung und der Aufbewahrung, um die herrschende Ideologie durchzusetzen. Ja? Und immer mehr Eltern, aber da ja ohnehin schon so wenige Kinder ja noch gibt in unserer westlichen Welt, und wenn dann jetzt diesem System, dann sagen wir jetzt auch noch in den letzten Jahren, 40-50% der Eltern die Kinder entziehen, dann fällt die Schule sowieso zusammen. Ich sehe das nicht kommen, dass die Schule zusammenfällt oder dieses System. Ich denke, dass es schlimmer wird, und das macht es umso wichtiger, dass die Eltern, die bewusst sind und achtsam mit ihren Kindern umgehen, dass die sich zusammenschließen, sich gegenseitig helfen und sagen, hey, da machen wir jetzt eben unser eigenes Ding. Vor allem ist doch die Frage, derzeit ist doch nicht nur für die Erwachsenen, wie wollen wir in Zukunft eigentlich als Gesellschaft weiterleben? Und alle diese Menschen, auch die Erwachsenen, die sich diese Frage, und es gibt genug Menschen, die sich die Frage derzeit stellen, wenn wir uns all die Menschen, die diese Frage sich stellen, müssen sich vor allem die Frage stellen, wollen wir mit unseren Kindern nicht neue Wege gehen? Wollen wir nicht unsere Kinder wieder eigentlich zu Menschen heranwachsen lassen? Denn das, was wir doch gerade jetzt erleben, ist doch ein hochgradiger Entmenschlichungsprozess. Yeah. Ja? Und wir wissen es, es liegt im Menschen, der Mensch ist nicht, es ist nicht schlecht. Ist nicht böse, sonst wären es alle. Sondern das produzieren wir durch die Art und Weise, was ein Mensch erlebt, wie wir mit Kindern umgehen. Ja? Und wollen wir, wenn wir eine bessere Welt wieder haben, und ich glaube, das sehnen sich Jungen so viele Menschen, dann müssen wir von unten doch anfangen, einmal unsere Kinder, also den Menschen wieder anders zu begleiten. Ja, denn die Kinder sind nun mal unsere Zukunft. Ja. Lieber Michael, vielen Dank. Ich mahne nochmal an, das Buch von Michael Hüther zu lesen, Kindheit 6.7. Und liebe Eltern, macht euch bewusst, schließt euch zusammen. Es geht ja hier um alles. Es geht um die gesamte Zukunft der Gesellschaft. Das sind nun mal unsere Kinder. Ja. Ich danke für die Einladung. Ich danke dir, dass du da warst. Es war toll mit dir, diese drei Gespräche. Liebe Zuschauer, wenn ihr jetzt eingestiegen seid beim dritten Teil dieser Gesprächsreihe, ist das gar kein Problem. Wir haben drei Gespräche gemacht. Trennungskinder, das Wunder der Geburt und was heute daraus gemacht wurde und die Zeit als Baby mit den Eltern in dieser Gesellschaft und heute, was ihr gerade gesehen habt. Ihr könnt diese Teile völlig unabhängig voneinander gucken. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn ihr noch mehr Bock habt auf Videos über Kindheit, dann sagt Bescheid. Das wird sich bestimmt realisieren lassen. Aber ich hoffe, dass es in der Zukunft nicht so oft nötig sein wird, Dokumentationen und Interviews zu machen, in denen wir beklagen, wie schlecht es um die Kindheit bestellt ist. Lasst uns das Beste hoffen für die Zukunft und lasst es uns zusammen besser machen. Bis bald, eure Julia.